Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Hallo Robin. Hallo David. Du, ich wollte eigentlich mit einer Meldung aus den Weiten des Influencer-Marketings beginnen. Ich konnte nur bisher keine Bestätigung finden, dass es die wirklich gibt. Nicht, dass ich hier einem Fehler aufgelaufen bin. Ich fand sie trotzdem so lustig, dass ich sie jetzt einfach mal vorlese. Denn, ja, viele werden es nicht kennen, World of Tanks ist so ein Panzer-Videospiel. Und wir regen uns ja seit Wochen immer wieder darüber auf, dass in manchen Fällen halt einfach die falschen Personen für das falsche Produkt werben. Das wird heute noch ein bisschen häufiger Thema sein. Und der italienische Torwart Gianluigi Buffon, ja, das spielt, glaube ich, bei nicht Real Madrid, sondern wie heißen die anderen? Irgendein bekannter Fußballverein. Wir sind ja Sportexperten. Ich glaube, Juventus Turin heißen die oder so. Der hat sich mit World of Tanks zusammengeschlossen. Die Spieler werden nämlich die Möglichkeit bekommen, Buffon als Kommandanten für neue Panzer. Das ist so geil. So, hey, wir brauchen irgendjemanden, der gut schießen kann. Ey, Fußball, da schießt man. Ich konnte nicht verifizieren, ob es stimmt, aber das klingt wirklich so, als hätte jemand in der Marketingabteilung gesagt, Leute, demnächst ist die Fußball-WM. Was können wir noch machen? Das finde ich ja bei der Fußball-WM immer so geil. Das ist immer rund um solche, also auch EM und Olympia ja auch, da kommt dann immer so die geilste Werbung im Fernsehen, so das offizielle Waschmittel der deutschen Mannschaft, die offiziellen Chips der deutschen Mannschaft, der offizielle Brotaufstrich der deutschen Mannschaft. Und jedes Mal denke ich so, was denn noch? Sind die komplett ausgestattet? Die essen einfach morgens, die schmieren sich eine halbe Stunde lang ein Brötchen mit allem, für was sie Werbung machen, damit sie irgendwie das Zeug alles zusammenbekommen. Ich hätte eigentlich tatsächlich lieber eine Kooperation mit dieser Orakelkrake Paul, die vor Jahren einfach den Sieger immer hervorsagen sollte. Wenn die bei World of Tanks auf dem Schlachtfeld herumglibbern würde, das wäre ein Coup. Ich sag's jetzt, ein Coup. Aber bevor wir weitermachen, es gibt eine Kooperation. Die macht Sinn. Die macht wirklich Sinn. Die macht wirklich Sinn. Das ist nämlich jetzt Werbung für Jimdo. Die haben gesagt, hey, wir würden gerne eine weitere Folge Lästerschwestern sponsern. Und wer Jimdo nicht kennt, das ist ein Baukastensystem, mit dem man geile Webseiten bauen kann. Da wählt man einfach ein Design aus, man lädt Bilder hoch, man packt seinen Text rein und dann ist fertig und hat sofort ein professionelles Auftreten für sein Unternehmen, für seinen Beruf, für sich persönlich oder für sein Unternehmen, das dann Influencer-Marketing betreibt. Tatsächlich. Du kannst nämlich auch mit Jimdo einen eigenen Shop aufbauen, kannst einen Blog starten, kannst wirklich alles machen, hast cooles Design, was auch so responsive funktioniert auf Handy und Tablet und so weiter. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich wollte schon immer eine Website haben, dann könnt ihr mit dem Code Lästerschwestern mit AE, ist ganz wichtig, mit AE, nicht mit Ä, könnt ihr 20% Rabatt euch sichern auf das Pro- und Business-Paket im ersten Jahr, wenn ihr auf www.jimdo.de/Lästerschwestern mit AE geht. Ja, genau. Also zweimal AE, das bitte nicht vergessen. Und dann habt ihr uns und diesen schönen Podcast unterstützt und musstet nicht mal was dafür tun, außer auch was Gutes für euch zu tun. Denn so eine Webseite, da kann man viel mit anfangen. Das werdet ihr gleich noch erfahren. Ja. Denn wir haben hier ein paar Sachen, die wir diese Woche angeboten haben. Ja, wir haben ein paar Leute, die uns gerne ja mal E-Mails schreiben, weil sie auch gerne Werbung machen würden. Wo wir aber absagen, weißt du warum? Weil die keine gute Website haben. Ja, weil sie nicht mit Jimdo kooperiert haben oder sich von uns mit dem Code Lästerschwestern mit AE 20% geben haben lassen. Ich habe nämlich diese Woche eine Anfrage bekommen. Das hat mich sehr belustigt, nämlich von einer, ich kann es glaube ich sagen, einem Wasserpfeifen-Anbieter. Der Name ist Programm, da sind auch wirklich Pfeifen. Okay, soweit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Tatsächlich haben die mir eine Nachricht geschrieben. Hallo, hättest du Interesse, in deinem Kanal einer unseren Wasserpfeife vorzustellen? Ich denke, das würde sicher mal, als Abwechslung sich gut in deinen Kanal machen. Ich glaube, da macht sich noch was anderes in irgendwas rein. Also das ist so die Sorte Anfrage. Das war die Mail. Mehr habe ich nicht bekommen. Ich habe jetzt den Namen absichtlich ausgelassen. Aber da hat sich jemand wirklich auseinandergesetzt mit meinem Kanal. Das ist, auf dem ja vieles stattfindet. Ne? Wasserbetten, die ich teste, Flusskrebse immer mal wieder. Da halte ich einen in die Kamera und sage so, das ist jetzt eine 10 von 10 hier. Ja. Und das finde ich super, dass diese Leute sich dann denken, ey, ein bisschen Abwechslung ist in seinen Kanal reingemacht werden tun, schon am wichtigsten. Deswegen schreibe ich dem jetzt eine Mail. Ohne Ansprache. Also es ist nicht mal anonym. Aber so viel gibt's ja ganz oft sowas, dass irgendwelche Unternehmen solche Massenmails rausschicken an alle Influencer. Wir hatten das jetzt öfters, dass ich sage so, hey David, ich habe so eine E-Mail bekommen und David so, ja. Ja. Ich auch. Ja, neulich ist ein ganz witziges Ding passiert. Da hatte auf Twitter hatte ich gepostet einen Ausschnitt aus einer Mail, wo ich angeschrieben wurde mit Hallo Tobi Nation. Ja, um das kurz zusammenzufassen, Tobi Nation, YouTuber, der nicht ich bin. Hallo Tobi Nation, wir würden gerne mit dir ein Let's Play machen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie der Inhalt dieses Dings. Würdest du mit uns kooperieren wollen? Und dann poste ich das auf Twitter, weil ich dachte, haha, bist du super lustig. Und dann sehe ich, das haben schon zwei andere gepostet. Ja. Die haben dieselbe Mail an alle rausgeschickt und bei allen denselben Fehler gemacht. Ich glaube, das ist so ein typischer Auto-E-Mail-Sender-Fehler, ja. Wenn du halt nicht den richtigen HTML-Code oder was auch immer da oben eingegeben hast, dass er so eine Automail rausschickt. Hattest du nicht neulich auch so ein Ding, wo du, wo jemand das BCC vergessen hat, so diese, das 1x1 des Büro-E-Mail verschickt? Weißt du, wer das war? Spotify. Spotify hat eine E-Mail an alle deutschen Spotify-Partner rausgeschickt mit allen E-Mail-Adressen von allen Leuten, die auf Spotify Podcast sind. Stimmt, du hast jetzt die E-Mail, falls jemand die private E-Mail-Adresse von Jan Böhmermann haben möchte, kann er sich bei Robin melden. Ja, also das war lustig, aber ich kriege auch ganz andere E-Mails, auch um einiges professioneller. Und zwar, ich habe hier noch eine E-Mail. Die ich auch bekommen habe, ne? Ist das die? Nee, ist eine andere. Ach so. Und zwar, hallo, ich nenne jetzt auch keinen Namen hier, wir sind ein Service, wo Studierende beim Studium Hilfe und Unterstützung finden können. Das Expertenteam stellt seine Kenntnisse von verschiedenen Studienfächern und Erfahrungen im akademischen Leben zur Verfügung und ist bereit, sie zu teilen. Und die haben sich wirklich auch mit meinem Kanal auseinandergesetzt und meinen so, hey, Robin, dein Kanal passt da sehr gut, weil Bildung und Wissen vermitteln und so weiter ist doch eine Sache, die dir sehr wichtig ist. Okay, das klingt schon mal mehr, als was normalerweise so rumgeht. Genau, aber ja, ich habe dir gerade diese Beschreibung gehört und ich dachte so, ey, voll geil, das ist so ein Nachhilfeservice oder ein Service, wo du dir, keine Ahnung, Wissen austauschen kannst mit Leuten, die vielleicht in deinem Feld schon ein abgeschlossenes Studium haben oder was weiß ich. Ich gehe auf die Website und guck mir den Service an. Da bist du schon mal, da bist du ganz anders als ich, das ist mir mal aufgefallen. Ich gucke mir immer die Webseite an. Weil ich denke bei den Mails schon immer so, okay, da ist nicht mal der Name drin oder drei Schreibfehler, oh, brauchst du gar nicht raufklicken auf den Link. Aber du guckst dir das immer alles an. Das ich finde das mega spannend, was die machen, weil es kann ja auch sein, dass da irgendwie eine coole Kooperation dabei ist. Aha. Und in dem Fall hört es sich wirklich gut an. Und ich gehe auf die Website und was ist das? Ein Plagiatsservice. Also nicht Plagiat im Sinne, ne, aber also es ist ein Cheater-Service. Also du kannst dort, ich glaube, 50 Euro pro Seite bezahlen oder sowas und dann schreiben die dir deine Bachelorarbeit, deine Doktorarbeit, deine Masterarbeit, deine Hausarbeit, was auch immer, auch in der Schule schon, deine Facharbeit oder was weiß ich. Und du zahlst ihnen einfach Geld und irgendwelche Studenten, die halt mehr Zeit haben und Bock haben es zu machen, schreiben halt einfach für dich die Bachelorarbeit. Ich hätte aber nachgeguckt, meine Bachelorarbeit zu schreiben, hätte 2.500 Euro gekostet. waren 50 Seiten oder so. Und das fand ich einfach mega frech. Also ich finde es ja, also abseits davon, dass ich es moralisch und auch von der, ich meine, die haben sich ja meinen Kanal angeguckt und gesagt, Robin ist jemand, dem Bildung wichtig ist, lass uns ihm einen Service verkaufen, wo Leute sich um ihre Bildung selber betrügen. Ja. Also abseits davon, dass es völlig dumm ist, sowas zu machen, fand ich es einfach mega spannend, wie betrügerisch sie in ihrer E-Mail ihren Service beschreiben. Hattest du, das ist eine Sache, die ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, noch so ein Funfact über Robin Blase, den ihr wissen müsst, ist, während David Hein dann spätestens da sagen würde, ach ihr Arschlöcher, wegklicken würde und sich dann wieder umdreht, um dann bis 17 Uhr weiterzuschlafen, wie man das als Influencer macht, schreibt Robin Blase eine E-Mail, in der ganz empört ist. Ja. Hast du denen auch geschrieben? Ich habe denen geschrieben. Ach, krass, ich habe geschrieben so, hey Leute, finde ich ganz toll, dass ihr euch mit meinem Kanal auseinandergesetzt habt, ist auf jeden Fall besser als die meisten anderen Unternehmen. Aber ich finde, das, was ihr da gerade mir geschrieben habt, hört sich ganz toll an. Ich habe mir eure Website angeguckt und das, was ihr letztendlich anbietet, ist ein ganz anderer Service. Und ich finde das extrem schade, dass ihr so trügerisch versucht, Leute reinzulegen. Also was denkt ihr denn, dass ich jetzt Werbung für euren Service mache, ohne mir die Website vorher anzugucken? Hm. Und das, was ihr eigentlich anbietet, ist meiner Meinung nach Betrug. Machen wahrscheinlich viel zu viele. Dass da dann, wenn dann erstmal der Betrag rumgegangen ist, für den man die Werbung macht, ist das ja egal. Ich habe ja diese Woche von Feilt, beziehungsweise Tamina ist die Freundin von Hand of Blood, die hatte uns gestern geschrieben, dass Dagi B und ich glaube Luna Daku machen jetzt beide für Abnehmpillen Werbung. Ach krass. Ja. Und, echt? Ist das kein Shit? Also wirklich? Ich hab's nicht überprüft. Ich habe nur mitbekommen, dass das auf Twitter herumging, weil ich tatsächlich gar nicht die Zeit habe. Ich Wir lästern nur, wir faktenchecken nicht. Nö, also Hashtag Recherche geht. Es geht ja, geht gar, also ich würde das Thema gar nicht vertiefen wollen, weil wir es eben nicht überprüfen konnten. Aber so wie es aussieht, geht es da um diese typischen Schlanktees und diese Abnehmpillen, die. Ja, das sind doch diese Standard-Influencer-Sachen, die alle auf Instagram gemacht werden. Also haben die so nötig? Hat Dagi Bee es inzwischen so nötig, für solche Produkte Werbung zu machen? Hat die nicht mehr Neckermann oder was weiß ich, sie da noch? Keine Ahnung. Also ich meine, dieses Skinny-Tee oder so, wie sie das jedes zweite Model auf Instagram hält diesen Tee oder irgendwelche Shakes, die dich fitter und schlanker machen. Und das ist natürlich in Zeiten, wo ne, gerade das mit Bodyshaming und so, dass dieses Thema sehr, sehr aktuell ist auch. Also ich finde, das hat gar nichts mit Bodyshaming zu tun, mit diesem Political Correctness-Thema, sondern eher damit, dass die Zielgruppe halt oft junge Mädchen sind. Genau. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Das meine ich ja, dieser Schlankheitswahn, der halt die jungen Mädels trifft. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Dagi Bee Werbung macht. Im Gegenteil, ich meine, wir machen ja auch Werbung, also das ist ja überhaupt kein Problem. Womit ich Probleme habe, ist Werbung an junge Kinder zu verkaufen und das dann zu verschleiern oder eben Werbung für Produkte zu machen, die junge Kinder zu irgendwas verleiten, was sie nicht machen sollten. Genau, also du machst halt auch, ich meine, es ist eh verboten in Deutschland, aber Zigarettenwerbung jetzt zum Beispiel zu machen, da muss ich mich fragen, warum sollte man so eine sehr junge Zielgruppe anbieten? Und eben gerade Dagi Bee und Co. sind ja dafür bekannt, dass die Zielgruppe relativ jung ist. Ja, zum Beispiel also Werbung für Alkohol. Zum Beispiel machen die Rocket Beans ja auch mit Jägermeister eine Sache. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die Rocket Beans haben eine Zielgruppe, die ist weit über 18. Ja. Im Kern. Es gab aber in der Vergangenheit schon häufig Probleme. Also wir hatten neulich mal diesen Arrive HD vorgestellt, der zum Beispiel für diese Kampagne für Suck It. Ja, genau. Das ist so ein Alkoholeis, da so ein Eis am Schnee, ist aber glaube ich so ein gefrorenes Spiel, genau. Den drückst du so raus aus der Packung, ja. Wo aber dann Wodka-Geschmack und so drin ist. Und wenn du sonst nur Let's Plays machst, für Minecraft für junge Kerle, und dann so, plötzlich so eine Werbung, muss man sich schon fragen. Auf jeden Fall. Die Kooperation sein. Aber ohne das jetzt vertiefen zu wollen, weil, wie gesagt, wir beobachten das eher mal und würden, ich müsste mir deren Videos oder Postings tatsächlich mal angucken. Dazu habe ich noch eine Anfrage von heute, die eigentlich das getriggert hat, dass wir jetzt gerade drüber reden. Ja, von einer Website. Von einer Webseite. Die auch, meiner Meinung nach. Der du auch wieder geschrieben hast. Ja, die habe ich auch geantwortet. Die auch an Kinder so ein bisschen gerichtet ist. Und zwar haben die auch David und mir dieselbe Anfrage gestellt. Das haben wir dann auch direkt festgestellt. Auch wieder sehr professionell. Die verkaufen Lootboxen. Im Real Life. Also anders, sie haben uns erstmal geschrieben und gesagt, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen. Ja. Schaut euch das mal an, haben vor allen Dingen zwei Videos auch mit verlinkt. Auf Russisch, genau, wo bereits russische YouTuber Werbung für ihr Produkt gemacht haben, um uns zu zeigen, hey, so geht's. Ich habe schon beim Videotitel nicht mehr gewusst. Ich habe kein Wort verstanden, was die sagen. Genau, also, was wollen die von mir? Was sind die Inhalte, die ich hier bewerben soll, weil ich verstehe kein Wort. Ich lese E-Commerce, denke, du liest E-Commerce, denkst dir, das überprüfe ich. Das hört sich nach einem spannenden Businessmodell an, das gucke ich mir an. Und dann landet man aber auf einer Seite, wo sie eine Box anbieten für $50. Genau, also es gibt ja solche Loot Crate oder Glossy Box und so weiter oder ne, also ein bisschen auch wie Hello Fresh oder keine Ahnung was, du gibst halt irgendwie, ne, sagst jeden Monat 20 Euro aus oder sowas und dann kriegst du halt einfach einen Warenwert, der 30 Euro hat, aber du hast halt keine große. Ist ein bisschen so wie unser Podcast. Du lädst ihn kostenlos jede Woche auf dein Handy und du kriegst nicht, was ein buntes Potpourri an tollen Themen. Und das finde ich ja gar nicht schlimm. Weil du kriegst auf jeden Fall einen Warenwert, der höher ist als das, was du ausgibst. Ja. Du weißt noch nicht, was die Produkte sind und du steuerst das ja. Also bei Lootbox oder was weiß ich, diesen ganzen Crate, Glossybox, Foodist oder sowas, du weißt ja ganz genau, was du bekommst. Du kennst die Qualität der Produkte. Du siehst vorher meistens auch schon eine Auswahl der Sachen, die drin sind. Mhm. Und das ist sehr transparent. Lootboxen in Videospielen funktionieren ja eigentlich immer so, du kannst was bekommen, was super selten ist und was bekommen, was eben super häufig da drin kommen. Du weißt ja nicht, wieso die Verteilung ist. Ne? Und natürlich kommen die häufigen Sachen, sonst wären sie ja nicht häufig und die anderen selten, viel häufiger als die seltenen. Wie bei der Tombola. Du gehst halt über so ein Ding drüber, sagen, hier hast du 10 Nieten, aber beim einmal kriegst du einen Riesenteddy. Aber auch dieses Lootbox-Thema in Videospielen ist ja hart in der Kritik. In Belgien wird gerade drüber gesprochen, ob es verboten werden soll, in anderen Ländern auch. Mhm. EA hat da bei Star Wars hart auf den Sack für bekommen und so weiter. Also es ist generell so dieses Thema so, du zockst so ein bisschen mit Gambling, mit Sucht, mit Spielsucht. Ja. Und dieser Service macht genau das Gleiche, nur in dem echten Welt. Das heißt, du siehst eine Box, zum Beispiel eine Apple-Box, und da sind dann nur Apple-Produkte drin. Und dann kriegst du halt direkt oben angezeigt, 1.600 Euro MacBook Air, 1.500 € iMac, 1.400 € teures iPhone X. Das könnte alles drin sein. Könnte alles drin sein. Und, aber die Box kostet $50 ja. Und du musst halt, musst das ja, halt kaufen. Das ist ja ein Spitzengeschäft, Roman, aber das, dann hat es ja gar keine Nachteile. Hat überhaupt gar keine Nachteile. Das Problem ist nur, was du auch kriegen kannst, ist ein iPhone Case Ladekabel. Und ein Ladekabel und die kosten halt 9 € und du zahlst 50 € für die Box. Und das Ding ist. Was da wohl drin sei, ich bin mir sicher, da wird ein Fernseher drin sein. Die sitzen halt irgendwo in Ost-Ost-Osteuropa und halten sich an keine geltenden Gesetze, so wie ich das jetzt kenne. Da steht kein Hinweis, inwiefern die Verteilung ist. Und natürlich, um auf 50 € pro Box zu kommen bei diesen Apple-Produkten, weil es ja auch noch Apple ist, du kannst ja jetzt nicht irgendwie groß Apple-Produkte irgendwie im Wholesale kaufen in der Metro und dann kriegst du plötzlich das Ding 20% billiger. Deswegen ist es halt einfach so, die werden dann einfach, also wenn überhaupt je ein iMac rausgeht, was ja auch nicht klar ist, kann ja auch sein, dass sie nur iPhone-Ladekabel verschicken, werden sie auf jeden Fall für jeden iMac wahrscheinlich 2000 iPhone-Ladekabel rausschicken, für die Leute 50 € ausgeben. Und das ist halt klares Glücksspiel. Und dann schreibe ich dem zurück so, hey, vielen Dank für die Anfrage, ich bin auch immer ganz nett, weil du weißt ja nicht, vielleicht arbeitet der, zieht der irgendwann aus Osteuropa mal irgendwann nach Deutschland und arbeitet in deiner Nachbarschaft. Arbeitet dann für irgendein anderes Unternehmen, weißt du, man muss immer höflich sein. Ja. Habe ich so geschrieben, so, hey, vielen Dank für die Anfrage, danke, dass ihr da auf mich gestoßen seid. Aber ich finde den Service, den ihr macht, der ist sehr intransparent. Der ist eigentlich wahrscheinlich nach geltendem EU- oder deutschem illegal. Recht wahrscheinlich schon fast illegal, weil das halt eigentlich wahrscheinlich irgendwelche Spielsuchtgesetze, hier, was es da auch immer gibt, für Lotterie. Ich weiß nämlich zum Beispiel bei Magic the Gathering Turnieren, die werden nie in Deutschland veranstaltet, also auf großer Skala, die Grand Prix und so, wo ich früher immer hingegangen bin, weil ich bin harter Nerd. Die dürfen in Deutschland nicht veranstaltet werden, weil da gibt es Geldpreise. Und früher, wenn die stattgefunden haben, dann ging das, weil die Sachpreise verteilt haben. Also vielleicht ist es doch rechtlich, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall Glücksspiel, egal wie man es nennt. Und ich möchte da keine Werbung für Glücksspiel machen. Und dann schreibt ihr nur zurück, we are positioning ourselves as E-Commerce. Und da habe ich uns so geschrieben, so, ist ja schön, dass ihr euch so positioniert, aber ich bin, ist es halt trotzdem Glücksspiel. Ich bin wirklich gespannt, ob wir demnächst hier in Deutschland jemanden haben, der dann dafür Werbung macht. Wird's bestimmt falls ihr demnächst so jemanden entdeckt, bitte uns auf jeden Fall bei Twitter unter dem Hashtag Lästerschwestern und mit unseren Twitter-Handles auch bitte verlinken, dieses Video posten, weil dann werden die ja fachgerecht auseinandergenommen. Man muss aber sagen, und das möchte ich diesem Dienst, aber auch diesem Wasserpfeifenladen durchaus zugute halten, sie haben eine professionell gemachte Website, wo ich durchaus vermuten möchte, dass Jimdo dahinter stecken könnte. Und wenn nicht, dann was alles. Ich möchte noch eine Sache vorlesen, die fand ich ganz witzig. Das ist nämlich von einer jungen Dame, wo wir auch wieder festgestellt haben, wo ich dachte, oh, da bin ich wieder ganz exklusiv, weil sie immer wieder Hallo lieber David geschrieben hat. Und ich bin noch so aus dieser Generation, wo man noch Briefe geschrieben hat und da gab es nicht diese Massendinger. Ja. Und dann fühle ich mich tatsächlich angesprochen. Und hier hieß es, ein wirklich auch nicht kleiner Kunde hätte großes Interesse an mir, weil sie ihren generellen Influencer-Pool für das Jahr 2018 aufbauen wollen. Das ist ein Influencer-Pool. Ja. Also da schwimmst du dann neben Julienko. In der ganzen Suppe. Schwimme ich dann da. So, diese Zusammenarbeit, das ist eine ganzjährige Zusammenarbeit. Das ist also nicht so ein Ding, wo du einmal was machst, sondern das ganze Jahr kriegst du da die Produkte um die Ohren gehauen und ich werde reich und reich und reich. Ja, geil. Und ihr werdet mit geilem Content auf meinem Kanal dann versorgt. Diese beinhalten verschiedene Kooperationen, zu denen wir die bei Interesse natürlich noch mehr Infos dir zuschicken können. Na klar, es ist immer so. Wenn du mehr Interesse hast, dann können wir dir noch mehr Infos. Hierbei sehen wir dich vor allem als Brand Advocate für den Themenbereich Connectivity. Ja, aber auf jeden Fall, David. Wenn ich dich sehe, denke ich immer, Connectivity. So, und da denke ich mir dann in dem Moment bereits, okay, ich bin raus. Also da habe ich dann schon keine Lust mehr weiterzulesen. Ich liebe ja dieses Agentur-Blabla. Ja, das ist so schlimm. Geil. Schlimm. Also ganz offen, jetzt, wo wir jetzt hier sitzen, hier zwei intelligente Männer. Kannst du mir sagen, was Connectivity und, also Brand Advocate, alles klar, verstehe ich. Aber was ist Connectivity? Ja, wir können jetzt sagen, es geht um eine Automarke. Das finde ich ja noch verwirrender. Was ist denn Connectivity bei einer Automarke? Ich aber weiß es nicht, so keine Ahnung. Vielleicht, dass du dich anschnallst. Vielleicht kannst du dein Handy mit Bluetooth anschließen. Ich glaube, Connectivity ist eher so für dieses Ding so, dass du Social Media und du verbindest dich mit Fans und dann sitzt du gemeinsam da und fährst mit dem Auto. Einen Tag später kriege ich von derselben jungen Dame folgende Mail. Hey David, ich bin's nochmal. Wir hören gerade verstärkt, dass durch das neue Snapchat-Update die Views enorm gestiegen sind. Auch durch die neuen Snapchat-Insights wird der Kanal für Marken dadurch wieder spannender, Snapchat wieder stärker zu pushen. Deshalb die Frage an dich. Erstmal gut, dass ihr mich fragt, weil ich als Snapchat-Experte... Ich habe die identische E-Mail im identischen Wording. Es hört sich so persönlich an. Ja. Als du mir das erzählt hast, habe ich mich so verletzt gefühlt, weil ich gedacht habe, wir beide, also die Dame und ich, wir hätten so eine spezielle Beziehung gehabt. Und dann finde ich raus, ich schicke genau dieselbe E-Mail auch an dich raus. Ich wollte ihr noch verzeihen, dass sie nicht wusste, dass ich Snapchat einmal installiert habe. Ich habe ihr zurückgeschrieben. Warum hast du denn zurückgeschrieben? Ich habe Snapchat schon lange nicht genutzt, aber wenn ihr da die Erfahrungswerte habt, ich kann es gerne mal ausprobieren, dann schicke ich dir die Daten. Weißt du, weil ich so nett war, weil ich dachte so, sie hat persönliches Interesse an mir. Ja, nee, also bei mir ist ja so, ich habe Snapchat installiert, einmal angemacht, Snapchat deinstalliert. und genauso gut finde ich Snapchat. Da fand ich es dann schon mal sehr verwegen von ihr. Sie hat mir auch übrigens auf diese E-Mail nie zurückgeantwortet, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ja, aber pass auf, mir hat sie eine Woche später nochmal dieselbe Mail geschrieben. Und zwar, ne, als wäre das ein erstes Aufeinandertreffen. Und dann schrieb sie mir aber als Entschuldigung, ich habe dir gerade dieselbe Mail nochmal geschickt. Also die haben wirklich einen Verteiler, wo sie mit so einer Flak einfach die Mails auf alle schießen, die sich nicht wehren können. Wo man dabei sagen muss, also das machen ja 99% aller Unternehmen mit den Newslettern und so weiter. Das ist auch echt schwierig, es anders zu lösen. Aber bei so persönlichen Anfragen, wenn es um Influencer-Marketing geht, und wir beide sagen ja immer, dieser persönliche Kontakt auch einfach da sein, weil du am Ende machst du dich selber, ist es peinlich für dich, wenn du jemandem das Gefühl gibst, okay, du kannst nicht mal den Namen richtig schreiben oder du hast dich nie mit dem, ne, wo ich sie habe, sie weiß zum Beispiel gar nicht, dass ich Snapchat, ich habe gar keinen Account. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich glaube, du kannst Massen-E-Mails rausschicken, wenn du weißt, so, okay, das sind wirklich gute Gaming oder Snapchatter oder was weiß ich, ne? So, das ist okay. Aber wenn mich eine Firma immer wieder anfragt, ob ich nicht mal Let's Play XY zu ihrem Spiel machen will, und ich denke so, hast du nur einmal auf meinen Kanal geguckt? Und ja, haben sie nicht. Aber so entstehen dann richtig schlechte Influencer-Kooperationen, weil halt sich niemand damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich der Content ist. Ich habe mich da tatsächlich mal gekappelt mit jemandem, den ich eigentlich sehr schätze, weil wir irgendwie eine Woche vorher gefühlt ein Gespräch hatten über faire Bezahlung von Influencern und so weiter. Und die meinen so, ja, das ist eine Sache, die uns auch ganz wichtig ist. Wir müssen hier wirklich mal, weil wir beide sind noch relativ klein im Vergleich. Wir müssen hier mal jemanden wie Flo einladen, also LeFloid, weil der mit seiner Größe wird natürlich, er hat es immer mal wieder erzählt, aber was der bombardiert wird, das ist krass, mit Bullshit und Dünnpfiff, das muss der wirklich mal erzählen. Julian Bam hatte gerade irgendwie getwittert, dass sein Gmail-Account voll war oder sowas und deswegen war irgendwie seine Dropbox voll. Ja. Und er hat einen Screenshot gepostet, 497.000 ungelesene E-Mails. Das hat der Gronkh mal gesagt. Gronkh hat mir mal erzählt, er hatte sich Thunderbird installiert, weil das mit den normalen anderen Programmen schon nicht mehr zu bewältigen war. Und es ist beim Aufmachen abgestürzt, weil das Programm nicht klargekommen ist auf die ganzen E-Mails. Das ist Irrsinn. Ist echt verrückt, aber zeigt natürlich auch. Also, ne, ich glaube. Erzähl mal deine Geschichte weiter. Die Geschichte war, ich habe vergessen, was die Geschichte war. Wo waren wir? Du wolltest die Person, mit der du dich eigentlich gut verstehst. Wir hatten genau eine Woche vorher darüber gesprochen, dass wir eigentlich beide finden, dass man da fair kommunizieren muss, was die Bezahlung angeht. Und dann kriege ich eine Woche später gefühlt, war wahrscheinlich ein Monat oder so, aber kriege ich eine E-Mail. Hey Robin, ich habe mir gerade deinen Kanal angeguckt und wir haben eine Kooperation, wo ich finde, die passt perfekt zu dir, weil deine Inhalte sind ja genauso gestaltet. Basierend auf deinen Views gehen wir davon aus, dass du für dieses Video ungefähr 250 bis 500 Euro kriegen könntest. und es geht darum, eine App vorzustellen. Und dann habe ich wirklich eine E-Mail zurückgeschrieben, meine so, ey, also ihr macht doch gerade selber den Markt kaputt, indem ihr mit solchen Preisen rumschmeißt. Ihr schickt hier eine E-Mail, die so aussieht, als wäre sie persönlich adressiert an mich, wo ihr sagt, ihr hättet euch mit meinem Kanal auseinandergesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt unerfahren wäre, ein kleiner Influencer, der keine Ahnung hat, dann denke ich, hey, die haben sich meinen Kanal intensiv angeguckt und finden, dass 250 bis 500 Euro da eine faire Bezahlung ist und finden, dass das ein Produkt ist, was zu mir passt, dann mache ich das, weil ich vertraue denen ja. Und am Ende war das aber natürlich eine Massen-E-Mail, wo sie solches Blabla am Anfang reingeschickt haben und wo sie halt einfach das Budget, was der Kunde hatte, als Empfehlungspreis rausgehauen haben. Ich gesagt, das ist doch völlig unfair. Ihr könnt doch nicht sagen so, wir haben 250 bis 500 Euro, deswegen schicken wir unseren gesamten Kundenstamm an Influencern. So, das ist ein fairer Preis für dich. Das ist ja Bullshit. So. Und da habe ich mal ich meine böse E-Mail auch zurückgeschrieben, weil das fand ich nicht okay. Moment, du hast eine böse E-Mail zurückgeschickt. Ja, ich schicke, ich antworte den Leuten. Also, wenn wir hier in dem Podcast über Leute lästern, vorher schreibe ich allen immer eine E-Mail. Okay. Und sage ihnen, hey, so geht das nicht. Denn das Ding ist, also, ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Ich finde Influencer-Marketing super toll, ich finde es super wichtig. Ich mache das auch gerne sowohl als Influencer als auch als Agentur. Aber ich finde, es muss halt auf Augenhöhe miteinander gesprochen werden. Es muss ehrlich miteinander kommuniziert werden. Diese Massenansprache macht keinen Sinn. Aber das ist das, dieser, was ich Bullshit meine. Ne? Also ich würde in dem Fall, weil ich stehe ja auch auf Kommunikation. Ja. Aber wenn dir jemand schon nicht mal mit dem Respekt im Gegenüber tritt, sich persönlich mit dir irgendwie auseinandersetzt, weil da gibt es gar keine diese persönliche Ansprache. Niemand erwartet von mir eine Rückmeldung, sondern wie gesagt, die streuen einfach wie mit einem Shotgun, schießen sie in den Influencer-Pool rein und hoffen, irgendeiner wird sich schon melden, irgendeiner fühlt sich nicht angepisst davon. Und wenn jemand schon diesen Basisrespekt nicht aufbringen kann, dann kann ich auch nicht den Respekt aufbringen, mich mit der Person weiter auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich wiederum sehr tiefen Respekt davor, dass du das hinbekommst jedes Mal, weil das wäre für mich Zeitverschwendung, weil diese Personen sind manchmal nicht mehr in der Lage, meinen Namen richtig. Ne? Was ich schon mit Daniel und anderen Namen und ich wurde auch schon als Fabian Siegesmund angeschrieben und so Sachen, das ist fast schon ein Running Gag, aber wenn du wirklich merkst, so, dass du zu Interviewanfragen angefragt wirst, wo du dann im Gespräch herausfindest, okay, der will wirklich Fabian Siegesmund interviewen, und dann denke ich so, ey, Mann, da hat meine Zeit jetzt gerade ein tiefes Loch hat das gerissen, und wenn es nur 5 Minuten sind, weil da hätte ich dann wenigstens ein bisschen länger weiter. Also meine Hoffnung ist natürlich immer, dass ich die Leute vielleicht ein bisschen dahin coache, besser zu werden. Also wenn ich ihnen so ein bisschen Feedback gebe und sage so, hey, also klar, beim Produkt, bei dem sie anbieten, da bin ich einfach nur pisst und sage so, euer Produkt ist scheiße und versucht, Leute zu betrügen. Klar, wenn du die Person selber kennst, ne, das tun wir ja zum Teil auch, dass wir viele in dieser Branche, du mehr als ich, weil du nicht mehr mit ihnen auseinandersetzt, aber dann, klar, dann macht es Sinn zu sagen, hey, so, das sind keine Preise, die du anfragen solltest. Oder generell, und das passiert auch ganz häufig, dass Leute sagen, hey, hast du nicht Lust, Werbung zu machen? Und das war es so, ne? Und dass aber so ein Werbeeffekt nicht verschenkt wird, einfach, oder auch nicht verschenkt werden sollte, das verstehen auch ganz viele nicht. Das Thema hatten wir schon häufig. Influencer-Marketing aus der Hölle wird eines der Standardthemen uns hier bleiben. Heute Abend sind übrigens die About You Awards. Ach, guck an. Wird heute ausgestrahlt, bin ich sehr gespannt drauf. Da haben wir ja nächste Woche Haben wir auf jeden Fall ein Thema. Wir haben jetzt ein größeres Thema, das tatsächlich eines ist, wo wir vorher gedacht haben, wollen wir das tatsächlich, dieses Fass aufmachen, aber wir wären nicht die Lästerschwestern, wenn wir nicht auch die größten Eier im Podcast-Internet haben. Und deswegen macht uns das keine Angst, außer vielleicht ein bisschen das Thema Hass bzw. das Thema Reconquista Internet anzusprechen. Die Doku von Raik Anders. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich, weil Das Thema super verfranst ist. Ist super verfranst. Also ich glaube, an Anfang kann man sagen, fängt das natürlich generell an mit dem Thema Rechtsextremismus in Deutschland, auch international, Brexit, Donald Trump und so weiter. Moment, das würde ich so nicht sagen. Unterschiedliche Meinung. Das muss man mal sagen, wir beide sind uns bei dem Thema auch ein bisschen uneinig, weil die Löschdich-Doku geht explizit um Trolle und Hass und auch das Böhmermann-Ding. Jan Böhmermann hat letzte Woche bei Neo Magazin Royal auch was gemacht. Explizit geht es da auch im Titel um Hass und um Trolle. Und diese Rechtsextremismus-Sache wird in den jeweiligen Videos oder den Dokumentationen aufgemacht. Wenn du jetzt also sagst, es geht um Rechtsextremismus, muss ich sagen, eigentlich nicht. Meine Theorie ist eine andere. Meine Theorie ist, dass diese Hassgruppierungen, die es jetzt gibt, also Leute, die trollen, Leute, die Dinge scheiße finden, die gab es schon immer. Ja. Aber dass wir das so organisiert sehen, gibt es erst, seitdem sich auch der Rechtsextremismus so organisiert hat im Internet in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass diese Trollgruppierungen sozusagen in manchen Fällen vielleicht gar nicht beabsichtigt, da so ein bisschen mit reingezogen wurden in diesen organisierten Effort, Rechtsextremismus. Wenn du die Troll-Sachen anguckst, was sie vor allem trollen, ist Political Correctness, Das sind Leute, die eher linksorientiert sind. Das ist Angela Merkel. Das sind öffentlich-rechtliche Medien. Also genau die Dinge, die auch von Rechtsextremen immer getarget werden. Ich glaube ja, dass es sich am Rande so ein bisschen entwickelt hat. Also was man halt sagen muss, die letzte Woche sind zwei Videos erschienen. Nämlich einmal, ich glaube, über 20 Minuten bei Jan Böhmermann, der sich mit dem Thema Internet-Communities, die richtig trollen. Ich meine, so ein Thema, was vielleicht viele kennen sollten, ist SIFT-Twitter. SIFT-Twitter ist, habe ich auch lange nicht gehört, bis ich letztes Jahr selber damit in Kontakt gekommen bin. Denn Max und ich, Hand of Blood, wir hatten ja ein Video auf meinem Kanal gemacht, in dem wir auch über Hass-Kommentarkultur gesprochen haben. Das Video, für das wir für den Webvideopreis auch unter anderem nominiert wurden, den wir dann und dann gehasst habt, ja. Den Webvideopreis. Und da sagten wir halt auch so Sachen wie, ne, es kann nicht sein, dass Leute wie KuchenTV unter anderem zwar sich auch so gegen Hass auch aussprechen, dann aber wiederum auch Mädels im Internet als fett bezeichnen und dann, ja, also da stehe ich voll dahinter, diesen Hass wieder schüren. Finde ich auch scheiße. Und wir hatten das Thema Drachenlord aufgemacht. Und Drachenlord, Das ist ein Fass, das kann man gar nicht aufmachen. Und das finde ich aber auch, da finde ich auch alles drumherum mega. Genau, crazy. Aber da hat sich dann eine richtige Hass-Community herum entwickelt, die dann, also ich bin nicht tief genug drin, um jetzt alle genauen Bezeichnungen hinzubekommen, aber die dann, glaube ich, auch als SIFT-Twitter bezeichnet wurde, die organisiert in WhatsApp-Gruppen auf jemanden losgehen. Und als die dann mich angetwittert hatten und ich dann zurückgedonnert habe auf Twitter, so wie ich das nun mal mache, habe ich innerhalb von Minuten hunderte Leute gehabt, die mich vollgetextet haben. Ich konnte gar nicht so schnell die Leute blocken. Vor allen Dingen die Leute, die ich geblockt habe, die sich immer wieder neue Accounts gemacht haben. Oder schon hatten. Genau, und mich hatte dann Simon Kretschmer von den Rocket Beans angeschrieben, der meinte, Junge, das ist ein Fass ohne Boden. Er hat sich da mal reingelesen, weil er selber mit denen aneinander geraten war. Wenn du dich da mit denen anlegst, kommt dann eine Flut an Dingen auch auf dich zu, die du gar nicht glaubst. So Leute, die Fake-Accounts haben, mit denen sie sich gegenseitig, also sie unterhalten sich untereinander. Also jemand, der drei Accounts hat, fängt eine Unterhaltung mit sich selbst an, um quasi zu suggerieren, dass da eine Armee aus Leuten ist, die auf dich ein. Ne? Und da wäre er mal hinein und hätte sich damit auseinandergesetzt und hat sich dann auch wirklich verbal mit denen gestritten. Ich wiederum habe dann einfach gesagt, boah, die Zeit habe ich nicht oder die Energie habe ich nicht. Ich blocke einfach alles, was mir nicht Leute, die beleidigen und gar nicht erst anfangen zu vernünftig zu sprechen, das brauche ich nicht. So. Und da habe ich das halt auch krass mitbekommen. Und daraus hat sich, glaube ich, so ein bisschen, ne, weil dieses Trollen ist ja auch einfach nur gegen eine Anarchie verbreiten, so ein bisschen. Das gehört ja auch dazu. Und daraus hat sich, glaube ich, auch so ein Ding entwickelt, wo dann einfach mal gesagt wird, ja, der Holocaust, den gab's doch gar nicht, hahaha. Ne? Und wo du dann, um anzuecken und zu provozieren, solche Dinge sagst und sich aus diesem Witz herumwitzeln etwas entwickelt hat, dass Leute an, und das ist ja auch Gegenstand von Böhmermanns Kritik und von der Löschdicht-Dokumentation, dass das Leute angelockt hat, die tatsächlich rechtsextrem sind. Nein, und ich glaube, da sind David und ich, da haben wir schon lange drüber diskutiert, völlig unterschiedlicher Meinung. Ich habe diese Löschdicht-Doku gesehen und habe das Jan-Böhmermann-Video gesehen und habe gedacht, geil, endlich mal wird das bloßgestellt, wie eine also dieser Propagandaarm des Rechtsextremismus das Internet benutzt, um so zu tun, als wäre die Masse größer, um Missinformationen zu streuen und wie sie sich ja auch selber in der Doku, also wird ja auch selber gesagt, so einen Infokrieg zu führen, was ja auch in den USA, Infowars ist ja auch ein sehr, sehr bekannter, sehr rechter Typ, der unter dem Namen auftritt und ist auch generell mit Russland und Cambridge Analytica und so weiter. Und dieses Thema Informationen, Missinformationen streuen und so weiter, ist ja überall gerade im Gespräch, auch wieder mit Brexit, wie ich vorhin meinte. Und also ich bin der Meinung, Trolle gab es schon immer. Es gab auch schon immer Leute, die versucht haben, also man sieht das ja bei jemandem wie Julians Blog oder KuchenTV, die ja auch gerne mal Sachen machen, für die sie dann das ein oder andere Mal eine Klage wegen Volksverhetzung an den Hals bekommen haben, weil sie halt denken so, hey, über sowas, also ne, über Holocaust-Leugnung zu einen Witz zu machen, wäre einfach eine mega provokante Art ihres super speziellen Humors, den nur sie entdeckt haben, weil sonst keiner drüber Witze macht und deswegen muss es super lustig sein, weil sie sind ja ganz besonders. Und Ich glaube, es machen ganz viele Witze darüber, nur machen sie es nicht in der Öffentlichkeit. Das kann auch und sein. Und machen sie es nicht vor einer Öffentlichkeit, die größtenteils jung ist oder die auch den Witz halt nicht eben immer als Witz versteht. Wir hatten das ja neulich bei Simon Unge, wo ganz viele Verschwörungstheoretiker sich bestätigt gefühlt haben. Wo mir sein Manager hinterher noch sogar noch erzählt hat, er bekommt gerade täglich Mails von tatsächlichen Verschwörungstheoretikern, denen er jetzt schreiben muss, nee, war nicht so gemeint. Ja, und das ist das super Gefährliche, weil ich glaube, da hatten wir so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es gibt nämlich Leute, und in der Doku werden auch 2, 3 genannt. Genau, Imp und Dorian werden namentlich genannt. Die sind, das glaube ich auch, die sind meiner Meinung nach dem, was sie sagen und wie sie sich darstellen, glaube ich, wirklich nicht rechts. Die sind vielleicht ein bisschen konservativer oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht, aber die denken einfach nur, mit einem T-Shirt rumzulaufen, auf dem Hakenkreuz draufsteht, wäre ein geiler Gag. Sind sie für mich definitiv nicht. Also ich finde, ne, also man kann ja sagen, was man will, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, so, dann glaube ich schon, dass man auch versteht, was. Also, und selbst wenn die Provokation über Grenzen hinausgeht, finde ich es einfach in dieser Dokumentation, und das ist mein Problem mit Löscht. Ich hatte das Ding erst gelöscht, geliked. Entschuldigung. Ich habe das Internet gelöscht. Ich habe das Ding erst geliked, weil ich habe das gesehen und dachte, jemand setzt sich mit Hass im Internet auseinander. Also guckt euch das auf jeden Fall an, das finde ich gut. Guckt es euch an und macht euch dann Gedanken. Aber guckt es euch, anders als ich, der gleich geliked hat, guckt es euch vielleicht wirklich erstmal zu Ende an und überlegt dann, ob ihr das promoten wollt. Weil ich habe mir da Anfang gedacht, geil, jemand setzt sich mit dem Thema auseinander, das finde ich erstmal grundlegend gut. Aber der Teil, den ich gut finde, der kommt erst am Ende. Nämlich, wo sie das eben aufdecken mit dieser Organisation und dass Leute sich versuchen, durch Schatten-Accounts größer wirken zu lassen und wo dann tatsächlich, es kommt ja ein AfD-Mann tatsächlich im Video vor, der sagt so, ja, das ist die Kriegsführung der Zukunft, dass dann auch Wahlkämpfe damit. Ja, das ist schon die Kriegsführung der Gegenwart aktuell. Gewonnen werden können. Aber am Anfang werden halt Imp und Dorian hingestellt und A, in so eine rechtsextreme Richtung gedrückt und B, auch für dumm verkauft. So. Und dazu muss man wissen, Raik Anders ist mit denen schon mehrfach aneinander geraten. Und das wirkte für mich so wie, weil eine Dokumentation ist für mich eine differenzierte Analyse oder beziehungsweise Umgang mit einem Thema, wo eine Sache dann entweder neutral angegangen wird oder man muss es nicht immer neutral angehen, aber ne, dann entweder du gehst dann komplett auf die Richtung, in eine Richtung oder in die andere oder ne, du solltest dich für eine Richtung festlegen, aber das hier wirkt wie so eine Agenda für Raik Anders, der ist verletzt worden und möchte dann auch mal zurückschlagen in so einer Doku. Und das fand ich eher ein bisschen mittelmäßig, muss ich sagen. Also ich verstehe, was du meinst, aber ich fand es ganz wichtig, dass die beiden da mit drin sind, weil ich nämlich genau das, also ich sehe das anders. Ich glaube auch nicht, dass die beiden rechtsextrem sind. Mhm. Und ich glaube wirklich auch, dass sie ähnlich wie ein Kuchen-TV und so weiter, das einfach so als ihr Provokationsmittel gefunden haben, weil sie gemerkt haben, nichts provoziert Leute mehr, als so zu tun, als wäre ich rechtsextrem. Ja. Und als würde ich Witze über Hitler machen. Ich habe übrigens gestern, ist kein Witz, am Flughafen einen alten Mann gesehen mit Glatze, der hatte den Hitlerbart. Und ich fand das in dem Moment ziemlich lustig, weil ich halt auch wirklich dachte so, Nicht, weil ich es lustig fand, dass er das macht, sondern weil ich dachte, was hast du dir dabei gedacht? So, du gehst hier gerade durch die Öffentlichkeit. Bist du eines Morgens aufgestanden und hast gedacht, so, ey, geil. Ich hab das noch nie gesehen. Ich habe schon Leute gesehen, die mit Hakenkreuz auf Flaggen durch Deutschland laufen und so weiter bei irgendwelchen Demos. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich wirklich ernsthaft, das war ein ganz normaler Mann. Der hatte Crocs an und ein kariertes Hemd und stand da einfach am Flughafen, hat eingecheckt und hat einen Hitlerbart. So, das ist halt einfach nur so, what? Aber der macht das wahrscheinlich auch nur, weil er denkt, das wäre irgendwie stylisch. Und genauso, glaube ich, machen das manche Leute, das weil ist halt sie die denken, Frage. Das ist ein kann geiler genauso Gag. Halt das ist kann er halt ein rechtsradikaler Vogel vielleicht sein. Vielleicht so. Hat er auch nur da Bartwuchs. Der in seinen Kreisen, ne, weil die sich ja meistens dann auch auf irgendwelchen Dörfern noch in Blasen bewegen, die aus denen sie häufig auch nicht rauskommen. Und dann fährt er einmal zum Bahnhof in die Hauptstadt und dann ist ihm dann für die kurzen 20 Minuten auch egal, ob Leute auch mal gucken. Und er steht ja auch für seine Überzeugungen ein. Aber ne, wir wollen gar nicht zu viel. Ist er auch einfach nur ein Fashion-Victim oder so. Vielleicht. Vielleicht ist er auf seinem Rasierer abgerutscht. Ich weiß es nicht. Aber Was ich glaube ist, es gibt eben diese Strömung aus Trollen, die das für sich entdeckt haben. Und die glaube ich auch, was bei so Themen wie also es sind ja auch Männer, muss man dazu sagen, dass sie so bei so Themen wie Feminismus, oder bei Themen wie Political Correctness und solchen Sachen auch ganz oft sehr leicht getriggert sind und da drauf springen wollen, weil sie das irgendwie als ne, also man sieht das ja zum Beispiel, wenn man über den Gender Wage Gap redest, dann wirst du sofort zugespammt von solchen Männern, die quasi dann direkt rumtrollen wollen, sozusagen, mit auch ganz oft fundierten Argumenten zu dem Thema, aber die sich sofort getriggert fühlen von diesem Gesprächsthema. Und ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber das finde ich spannend, und das sind ja auch ganz oft dann so rechtere Themen, wo da vielleicht so eine konservative Überschneidung stattfindet. Aber, und das finde ich das mega Gefährliche, die denken, glaube ich, wirklich, dass das, was sie machen und die Leute, mit denen sie zu tun haben, dass die alle so sind wie sie und dass das alles Gags sind und dass das lustig ist, dass alle aus solchen Formen sind. Dass alle klug genug sind, um es zu verstehen. Genau. Und ich glaube, die Mehrheit der Leute, die aber da dabei ist, sind genau solche Leute wie die auf Unge mit den Verschwörungstheorien reinfällt und denken so, ja, geil, endlich sagt mal jemand was über die ganzen Chemtrails. Ja. Und ich glaube, die Mehrheit in diesen Gruppen und auch bei, ich meine, das Ding heißt Reconquista Germania. Ja, ja. Hallo? Die Leute haben Stahlhelme auf und, ne, also das ist schon sehr rechtsextrem. Und sind dann da so ein paar Leute dabei, die denken so, ja, voll geil, die haben genau meinen Humor verstanden. Ich glaube, wie gesagt, da muss man unterscheiden. Und ich will auch gar nicht die Leute in Schutz nehmen, die am Ende von Lösch dich tatsächlich in irgendwelchen Videos Logs gezeigt werden. Mir ging es darum, weil ich kenne mich mit Imp und Dorian, den beiden, die angesprochen werden, nicht zu gut aus. Ich weiß, dass die aus dieser Gruppe, dass die da tief mit drin stecken, zumindest in dieser Sift-Twitter-Gruppe gegen Drachenlord. Ich habe sie tatsächlich das erste Mal mitbekommen, als, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, Drachenlord hat ja damals ne, über den zu reden, ist wirklich auch so ein bodenloses Ding, aber der hat einmal im Internet quasi eine junge Dame, in die er sich unsterblich verliebt hat. Ich glaube, Erdbeer. Ach, das waren die beiden, die dann. Und dann hat er ihr, glaube ich, einen Heiratsantrag gemacht, und dann hat in einem Livestream sie sich irgendwie das Tuch runtergezogen, beziehungsweise oder irgendwie sowas, und hat ihn dann aufs Übelste niedergemacht. Und da saß auf jeden Fall Dorian mit drin. Okay. Und da dachte ich so, wow. Ne? Das Problem ist, ich habe dieses ganze Ding nie mitbekommen. Ja, das heißt, also auf der anderen Seite ich sehe immer nur dieses Video. Ich habe damals Drachenlord gar nicht gekannt und habe nur dieses Video gesehen und hatte mich erinnert gefühlt an diese Szene aus, so sah er aus wie in Simpsons, wo Lisa sagt, hier kannst du sehen, wie Ralph das Herz bricht. Erinnerst du dich? Ralph Wiggins hat sich verliebt in Lisa Simpson, und bei einer öffentlichen Theateraufführung oder so sagt sie ihm dann so, ich habe mich nicht in dich verliebt, und dann sagt Bart hinterher bei der Videoaufzeichnung so, hier kannst du genau den Moment sehen, wie ihm das Herz zerbricht. Und genauso sah Drachenlord in dem Moment aus. Und ich dachte mir, ach, der arme Kerl, was da vorher passiert ist und was der zum Teil für Sachen sich erlaubt. Ne? Ich glaube, dass das ganz problematisch bei diesem Thema. Ein zutiefst gestörter Mensch, ne? Muss man auch klar sagen. Also da ist auf beiden Seiten ist da die haben sich in eine Spirale hinein ganz viel schiefgelaufen. Ne? Aber in diesem Moment, dadurch habe ich durch die mitbekommen und dachte erstmal, okay, was sind denn das für Arschlöcher? Und habe dann aber danach gesehen. Das Ding ist, was man dazu sagen muss, auch wenn Drachenlord selber ein Arschloch ist, ist das immer noch Scheiße, also du machst sowas nicht. Also das würde ich ja nicht mal meinem schlimmsten Feind antun. Also ist ja das, was wir bei KuchenTV gesagt haben. So, auch wenn Case Freak blödsinnige Müllinhalte macht, finde ich, solltest du nicht auf diese Art und Weise ihn konfrontieren. Oder wenn du Katja Krasowitz scheiße findest, solltest du nicht ihre Adresse nicht stellen. Das geht halt einfach zu weit, jedes Mal. Imp und Dorian habe ich dann danach aber mitbekommen, weil sie sich in einem Format, das heißt auch Lösch dich tatsächlich, auf ihrem Kanal sich auseinandersetzen mit im KuchenTV, mit aber auch Susie Grime, mit hauptsächlich Leuten, die durch ihre Bigotterie auffallen. Und in dann wirklich so Videos, die dann gehen dann zum Teil eine Stunde oder Stunde anderthalb, genau auffriemeln, was diese Personen. Aber ich glaube, das ist das Gefährliche. Das ist das ganz Gefährliche. Es ist auch super gefährlich bei solchen Leuten wie Donald Trump und so weiter. Nur weil du eine gute Sache machst, heißt es ja nicht, dass alles andere, was du machst, nicht scheiße ist. Ich würde nicht mal so weit gehen und sagen, dass es eine gute Sache ist. Ich habe sie dann da in dem Fall aber als jemanden kennengelernt, die zumindest nicht dumm sind, die auch... Das glaube ich auch gar nicht. Die auch zumindest analytisches Grundverständnis haben. Ich glaube generell, um so eine Kampagne zu fahren, solche Sachen zu planen, so deine Energie da rein zu investieren, ganze Gruppen zu erstellen, die gezielte Missinformationen streuen, die in der Lage sind... Wie wahnsinnig langweilig einem sein ja, müssen. Also in der Lage sind, wirklich eine politische Landschaft mitzugestalten durch Missinformationen, da musst du einfach nicht dumm sein. Da musst du wirklich, ich glaube, die ganze Energie könnte man auch in viel kreativere und bessere Dinge stecken. Aber das sind keine dummen Menschen. Ich glaube aber, was passiert ist, diese Leute, die sich dann jetzt auch dazu geäußert haben und meinen, so, ihr stellt uns jetzt als rechtsextrem dar, das sind wir gar nicht, nehme ich euch ab, ihr seid nicht rechtsextrem, aber ihr lasst euch instrumentalisieren von einem Apparat, der zu 99% rechtsextrem ist und wo ihr denkt, ja, so geil, jetzt kann ich mal mittrollen, lustig ist das, voll lustig hier. Ich glaube, das größte Problem ist, und das sehe ich gerade bei Twitter ganz häufig, wenn irgendjemand das Video liked, bekommt dann darauf, wie kannst du nur Imp und Dorian werden schlecht dargestellt. Und ich glaube, das ist das größte Problem dieses Videos und das laste ich sowohl Imp und Dorian als auch Raik anders an, denn wenn Raik anders dieses Thema nicht so gefahren hätte, weil A, sind die beiden, haben die das beide ein sehr viel umfangreicheres Interview gegeben, das kannst du nachlesen. Das, bei Funk gibt es den kompletten Sprachverlauf und da muss man sagen, zeichnet sich zum Teil ein anderes Bild der Antworten, die sie sich hinterher zurechtgeschnitten haben, was ich auf der einen Seite schon nicht cool finde und daher auch Raik sagen muss so, klar, diese Tür hast du aufgestoßen und die wurde jetzt genutzt, indem sie dann sagen, ey Moment, ihr könnt doch nicht sagen, dass wir rechtsradikal sind. Und jetzt wird der halbe Diskurs wird nur über dieses Thema, statt das aber, Kernproblem. Aber das ist aber genau das, was die am besten können. Und das ist das Ding, das ist also, da muss man... Ja, aber Raik hat sicherlich einen ganz klaren Fehler gemacht, weil er ihnen damit in die Hände gespielt hat, weil sie jetzt nämlich in der Lage sind, durch einen Fehler, der, also wenn das wirklich stimmt, wirklich ganz klar ein Fehler war, in der Lage sind, das in ihre Richtung zu spinnen. Und dieses haben wir auch bei Herrn Newstime ja schon kritisiert, das ist dieses klassische Ding. Du nimmst eine kleine Sache, verdrehst ein paar Fakten, spinnst das in deine Richtung und plötzlich dreht sich der ganze Diskurs nur um eine Sache. Das ist das, was man Donald Trump immer vorwirft. Ja, ja. Wenn irgendwie gerade großpolitische James Comey bringt sein neues Buch raus oder was auch immer, einen Tag vorher, übrigens, hier das und das, hier, dann leaken die irgendwas oder fangen Krieg an oder starten einen Trade War oder releasen irgendein neues Gesetz oder sowas, weil sie genau wissen, wir können so den Diskurs ändern. Das ist ja sogar eine typische PR-Masche, dass du unbeliebte Nachrichten am Freitagnachmittag rausbringst, weil die Redaktionen da alle schon dicht machen, hast du sie aber trotzdem gesendet. So, ne, es ist halt. Genau, aber es ist halt genau das, ich hatte damals als ich selbst die Buschanz-Aufnahme gemacht habe, die natürlich gar nicht mehr im Ansatz so extreme Themen angeschnitten hat, aber da bewusst beim Konzipieren des Videos habe ich kein einziges Mal ich dachte immer wieder, oh, was ist denn das für eine Kackscheiße? Und hätte am liebsten auch, manchmal würde ich auch ausfallend werden, aber du nimmst dir in solchen Fällen selbst irgendwie die Luft, wenn du jemandem eine Beleidigung in den Kopf wirfst, hört er dir in dem Moment nicht mehr zu. Das ist keine Kritik mehr, sondern es ist dann einfach nur kindisch. Und in dem Fall ist es zwar ohne Beleidigung passiert, aber es gibt, wie gesagt, es hat eine Tür aufgestoßen, die das eigentliche Thema, und da geht es ja eigentlich um Hass, um Trolle, um was im Internet los ist. Und man muss auch sagen, ich kenne diesen Tarik, um den es im Video ging, gar nicht. Ich kenne tatsächlich nur Susie Grime, die sogar persönlich, Raik ja auch persönlich. Muss auch sagen, es ist nicht cool, wenn jemand überhaupt sowas abbekommt. Man muss bei Susie Grime zum Beispiel sagen, ja, die Dame ist eben bigott, die widerspricht sich im Internet in einer Tour und hat halt auch Ansichten, die sie eben so provokant verpackt, gerade bei Funk, bei Jäger und Sammler, eine der meistkritisierten Sachen. Dadurch halt angreifbar. Warum Jäger und Sammler dieses Programm so fährt, warum das da so online geht, ist mir absolut schleierhaft. Ich habe auch da das Gefühl, dass irgendwann ein Redakteur gesagt hat, so jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es da aber dem Internet. Und es geht ja nicht darum, diese Trolle irgendwie mundtot zu machen oder die auszuhalten, sondern die Dinge, die bei Jäger und Sammler zum Teil gesendet werden, die sind sogar für jemanden wie mich, der eigentlich da super liberal ist, dass ich mir häufig denke, ach komm, hört doch mit eurer Provokation auf. Das hat doch nichts von Aufklärung, das hat doch nichts von Bildung. Da würde ich mein Kind jetzt nicht davor setzen vor manche Videos. Es gibt gute Sachen, darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Ja, also ich finde, da gibt es ja auch ganz, ganz gute Beiträge. Zum Beispiel hier, wo sie zu diesem Rechtsrock-Festival fahren und so. Da gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, so, hey, da habt ihr wirklich auch Leute konfrontiert und coole Reportagen gemacht. Aber ich glaube, das ist das Problem bei der Löschlicht-Doku oder auch da in manchen Teilen. Das Problem ist, wenn du einen Fehler machst, egal ob beabsichtigt oder nicht, oder wenn du zu sehr provozierst und so weiter und vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägst, dann machst du dich in dieser heutigen Welt so leicht angreifbar, dass eben, das sieht man ganz oft. Also ich kriege ja auch Kommentare, dass ich, wenn ich sage, so, hey, ich habe ein Format bei Funk oder vorher bei Nerdscope haben wir das auch bekommen, als wir da bei Funk waren, oder ich bei irgendwelchen anderen Sachen von Funk mitgemacht habe, kriege ich jedes Mal, wenn ich da irgendwie was zu tweete oder sowas, kommen 2, 3 Leute, die auf jeden Fall nicht aus diesem Spektrum kommen, die nicht da mittrollen, die in keiner Weise was damit zu tun haben, die irgendwann mir schreiben mal gehört so, haben, genau, ich habe das irgendwo mal gelesen, Robin, wie kannst du nur? Funk ist doch dieser super links versiffte Ding, die irgendwie hier eine Agenda pushen und die gesamte Gesellschaft so gestalten wollen, wie ich das bei Susie Grimes oder, gehört habe. Oder noch schlimmer, also viel giftiger finde ich diese Kommentare, die ständig kommen mit, dass es das überhaupt gibt, ich habe keinen Bock mehr, dass die Öffentlich-Rechtlichen mein Geld nutzen, um damit Inhalte. Und ich sag mal, diese Logik, so, als würden deine 17,50 Euro dann gezielt dahin überwiesen. Wo ich dann immer wieder sagen muss, das ist eine gute Sache. So, ne? Also bloß, weil es ein schwarzes Schaf gibt oder weil dir ein Beitrag nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass das ganze Konzept der Öffentlich-Rechtlichen null und nichtig ist. Und dass die staatliche Vergeltmachung für Bildungsinhalte, das ist doch eine gute Sache. Ne? Und da kann zum Beispiel auch jemand wie wir von oder profitieren. Oder für Kunst und kreative Sachen. Es gibt ja ganz viele Sachen. Also Informationen, Journalismus, Bildung und auch ein Teil Unterhaltung. Es gibt auch geile Unterhaltungsformate. Ich hatte mich dieses Jahr unter anderem beworben bei Funk, weil ich in einen Filmkanal da machen wollte, weil ich ohne Finanzierung das Konzept nicht hätte umsetzen können. Und weil, wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, da setzt irgendwie jemand mit so staatlichen Geldern dann oder eben mit den Geldern, die sie durch die Rundfunkbeiträge einnehmen, Inhalte um, die cool sind im Zweifelsfall. Was ist denn das für eine geile Sache? Dann muss ich eben nicht die Leute mit Werbung zubomben. Und das ist ja genauso fragwürdig im Endeffekt. Aber ja, also das wird halt auch immer wieder aufgemacht und das finde ich wahnsinnig tragisch, dass du solche Kommentare immer wieder liest und die Leute, jeder Fehler wird auseinandergenommen. Und das ist die Gesellschaft und damit musst du jemand wie du und ich, die Inhalte im Internet machen, müssen damit umgehen können. Aber ich finde, dass sich gerade jetzt diese Löschlicht-Dokumentation und auch das, was der Böhmermann gemacht hat mit diesem Reconquista-Internet, das ist so sein Ding, so zurückschlagen und ne, dass es irgendwie viral geht. Aber wir befinden uns an einem Punkt, wo ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, nachzugeben, aber wo jede Seite nur noch immer döller nachtritt. Und bis dann einer weint. Ne? Also jetzt war ja, Jan Böhmermann sagte in seiner Sendung, wo er zu Reconquista Germanica, dann Reconquista Internet als Gegenbewegung aufgemacht hat und sagte, wir machen einen Discord-Channel, wo dann Echtnamen, Klarnamen. Nee, es ging nicht um Klarnamen, aber es ging auf jeden Fall um Informationen über die Leute, die da Sachen. Also ich glaube, es ging jetzt nicht darum, dass sie die Leute wirklich doxen. Weil, aber es war schon. Hieß es nicht, dass Telefonnummern veröffentlicht werden? Nee, IP-Adressen von Proxys. Okay, also ich bin mir, also keine Ahnung, vielleicht kann der ein oder andere talentierte Hacker damit tatsächlich was anfangen. Ich weiß es nicht. Aber es wirkte jetzt eher so, als hätten sie die Daten an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Ja. Und das finde ich halt, also die Aktion an sich, und ich glaube, das ist das Problem, ist also jetzt auch in unserem Diskurs hier, geht ja gerade die eigentliche Message dieser Doku unter, weil halt eben eine Sache jetzt, das haben die ganz toll gemacht auf der anderen Seite, den Diskurs kontrolliert, nämlich eine Sache, die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, indifferenziert oder falsch war oder ein Fehler war. Was ich, als wir dieses Video gemacht haben bezüglich Hasskultur, da haben wir auch vorher gesagt, wollen wir Beispiele nennen. Wir sagen zwar einmal im Video, das, was KuchenTV da gemacht hat, ist nicht cool, das ist aber ein Nebensatz. Wir haben uns bewusst dafür entschieden zu sagen, hey Leute, ihr seht das auch bestimmt unter Videos, bei Twitter, Und dann haben wir so Beispiele genannt, was immer wieder passiert. Einmal aus unserer Sicht, aber auch aus der Sicht von Leuten, die das immer wieder lesen. Und was ich danach mitbekommen habe, bis zum heutigen Tage bekommen wir immer wieder Dankesmails oder eben Kommentare darunter, die Leute sagen, hey ja, cool, ich bin in mich gegangen, habe das nochmal überdacht. Wir haben keinen Krieg gegen irgendjemanden angefangen. Mhm. Also statt Namen zu nennen und zu sagen, die da bei Sift-Twitter oder der da, der Drachenlord oder hier der, haben wir versucht, das Ganze irgendwie anders anzugehen und versucht, irgendwas zu erreichen, dass Leute in sich gehen und überlegen, was kann ich denn dafür tun, dass vielleicht jemandem, der Hass verbreitet, drunter schreiben, hey, Liebe, Liebe, und dann würde er vielleicht wieder netter und wenn nicht, dann... Aber du hast das in der Doku machen die ja genau das, dass sie irgendwie versuchen, so... Ja, aber auch wieder konfrontativ, weil sie sich als Gruppe wieder, schlägt das zurück, weil sie es auf so eine Art machen, die natürlich zurückschlagen muss. Also und da muss man, Raik sagt ja im Video, Raik Anders, dass er selber dagegen war. Aber das in der Doku zu lassen, ist doch genau, also da machen sie sich doch wieder... ja, weiß ich, also wenn sie zeigen, dass sie selber einen Fehler gemacht haben, finde ich, ist das ja auch was ganz Gutes. Also ich glaube... Im Endeffekt zeigt mir das nur, dass du Feuer mit Feuer bekämpfen willst. Und das ist das, was er selber ausschließen will. Ich glaube, es gibt sicherlich keine ideale Lösung für dieses Problem. Ich weiß nicht, ob Feuer mit Feuer die richtige Variante ist. Ich weiß nicht, ob es zu ignorieren die richtige Variante ist. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Da können sich auch klügere Leute als ich drüber Gedanken machen. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass sie es öffentlich gemacht haben, dass man jetzt weiß, woran man ist und dass man, wenn man sieht, es besser erkennen kann und dass man eben nicht denkt so, warte mal, hier sind gerade 100.000, ich bin jetzt hier vor dem 1. Mai, war ich am Checkpoint Charlie und da war eine Nazi-Demo, also Islam gehört nicht zu Deutschland, was weiß ich, da waren 300 Polizisten und da waren Mannschaftswagen, da waren komplett in kompletter Montur, liefen links und rechts komplette Einheiten hier so in Mannschaftsgruppe, ne, so im Stechschritt da durch die nebenher und dazwischen die Nazis. Das waren 20 Leute. Wir sahen so die Polizisten und dachten so, oh Gott, wir müssen hier schnell weg, hier kommt gleich eine große Demo und dann kommt der schwarze Block und hier wird Krieg angefangen und wir sind da mittendrin. Oh Gott, ich habe sogar eine schwarze Jacke an, scheiße, ich sollte schnell verschwinden. Du hast ein Ur-Nazi-Gesicht. Ja. Und dann kamen immer mehr Polizisten, immer mehr Polizei los und wir dachten so, oh scheiße, scheiße, scheiße, gleich fliegen hier Steine oder sowas. Und dann fing halt die Doku an, die Demo an. Wir sahen die Deutschlandfahnen da in den Hintergrund und dann liefen wir dann vorbei. Da waren das 20 Leute. Und ich dachte so, lol, hier ist einfach wirklich keiner. Man dachte halt, ich fühle mich gerade richtig gut. Sie haben es einfach nicht geschafft, eine anständige Demo aufzustellen, weil sich nicht genug Leute getraut haben, hier mitzumachen. Mhm. Und wenn du aber dann ins Internet gehst, hast du das Gefühl, halb Deutschland ist genauso wie die Leute, die in dieser Demo mitlaufen. Genau, weil halt 10 Leute 1.000 Accounts haben. Und das aufzudecken und der Bevölkerung sichtbar zu machen, finde ich super wichtig. Das finde ich auch gut. Und ich finde es auch wichtig. Wäre das ein Teil einer eigenen Dokumentation gewesen, hätte ich gesagt, geil. Ja. Geile Dokumentation, ohne mit der Wimper zu zucken, zu teilen. Aber dadurch, dass das so zerfranst war und so viele Sachen dabei waren, wo ich dachte, nee, warum? Warum muss das jetzt so sein? Warum müssen diese zwei Jungs so an den Pranger gestellt werden? Also, auch wenn ich dir recht gebe und auch wenn ich überhaupt nicht, ich will Imp und Dorian auch nicht in Schutz nehmen, weil die beiden, Shahak Shapira hat das auf Twitter, hat mit Imp sich unterhalten und meinte so zu ihm, und das fand ich sehr gut, diese Maßstäbe, die er an andere anlegt und die er dann hinterher aufs kleinste Detail zerfetzt, die legt ihr an euch selbst nicht an. Ja. Und damit sind sie selbst eigentlich genauso bigott, wie sie es anderen vorwerfen. So, und das fand ich sehr entwaffnend. Und das ist, glaube ich, das größte Problem der beiden. Aber sie dann in so einer Doku da an den Pranger zu stellen, dann sogar in diese Rechtsextremisten-Ecke zu drängen, aber das passt Ding ist, nicht aber, in diese aber, Doku, die eigentlich sonst gute Ansätze hat. Ja, also ich fand es auch ganz wichtig, diese Daten an die Staatsanwaltschaft rauszugeben. Weil ich glaube, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man die beiden mal darauf anspricht, zu sagen, das, was ihr macht, was ihr denkt, was witzig ist, mag vielleicht für euch und für eine kleine Gruppe von Menschen witzig sein, aber es ist unglaublich gefährlich in dem politischen Kosmos, in dem wir uns gerade bewegen, weil man eben nicht mehr unterscheiden kann zwischen, haha, da macht jemand einen sehr, sehr provokanten Witz, den ich aber immer noch als Witz identifizieren kann, und das ist echt, ich glaube, es gibt so ein Zitat, das sagt, wenn du ohne Kontext eine extreme Position siehst, bist du nicht mehr in der Lage, zwischen Realität und Satire zu unterscheiden. Ich meine, das ist ja das, wie gesagt, also ich finde ja dann auch, wenn jemand, gerade wenn er so intelligent ist, wie ich die beiden eigentlich halte, dann möchte ich schon meinen, dass hinterher, so Unge zum Beispiel hat hinterher gesagt, okay, das war, ne, also ich habe mit ihm ja auch privat nochmal drüber gesprochen, er meinte so, okay, das war jetzt nicht der Knüller, ne, als sich dann herausstellte, dass eben halt tatsächlich die Verschwörungstheoretiker kamen. Und spätestens jetzt, wenn ich in der Stelle gewesen wäre, der immer solche Witzchen macht, hinterher sehe, dass ein AfD-Politiker meine Worte nutzt, um auf Stimmenfang zu gehen und eben genau den Hass, den ich eigentlich vielleicht gar nicht sogar in mir trage, sondern einfach nur überspitzt als Witz in die Welt drücke, nutzt, um mehr Hass zu schüren, spätestens dann würde ich mir doch überlegen, okay, was mache ich hier falsch? Mache ich mir vielleicht was falsch? Aber um das auch nochmal zu sagen, ich habe mich mit Imp und Dorian, wie gesagt, nicht genug auseinandergesetzt. So, du siehst in der Doku, dass sie einen, Shark Shapira hat irgendwie auf Twitter ein Bild gepostet, wo Imp mit einem Hakenkreuz auf der Brust zu sehen ist, was ihm auf einer Party auf die Brust gemalt wurde. Und Dorian rennt mit einem Hakenkreuz-T-Shirt rum. Das alleine, wie gesagt, das sind so, wenn du die siehst, denkst du so, oh, ja, okay, aber das sind für mich bisher die einzigen Sachen, wo ich gesehen habe, okay, dass die beiden in diese Richtung auch Witze machen. Ja. Wenn sie das jetzt jeden Tag so machen, dann muss man sich wirklich fragen, was ist da falsch, aber das sind jetzt zwei Beispiele gewesen, da jetzt zu sagen, die beiden machen die ganze Zeit. Es geht aber ja auch um mehr als das. Es geht auch darum, eben hasserfüllte Kommentare zu schreiben, Leute aufzustacheln und generell dafür generell zu sorgen, dass Leute, die, und das sind halt dann auch ne, die Leute, die dann getargetet werden, sind halt dann Leute wie Susie Grimes, die auch gerne mal eben, weil sie eben sehr, sehr linksextrem fast schon ist, oder ist. Das musst du auch mal aushalten können, aber meiner Ansicht nach. Also Shark Shapira sagte zu Imp und Dorian auch selbst und meinte so, ihr beide kriegt jetzt heute wirklich einen ganzen Tag, kriegt ihr auf den Sack. Weil Imp schrieb auch so, hä, das kann, aber bloß weil so eine Doku das so und so darstellt, findet er es nicht cool, dass jetzt zwei Dudes den ganzen Tag im Internet den Arsch versohlt bekommen. Und da schreibt Shark Shapira, Moment mal. Das ist doch genau das, was ihr macht. Ihr macht das die ganze Zeit und jetzt müsst ihr mal einfach mal einen ganzen Tag aushalten, weil morgen ist es doch schon wieder verflogen, so ist doch das aber mit Internet. Aber das fand ich ganz toll an dieser Doku, weil es nämlich, also eigentlich, und deswegen ist dieses Feuer mit Feuer bekämpfen, ich glaube nicht, dass es ein Problem löst, aber es zeigt allen anderen, die von außen beobachten, mal was eigentlich los ist. Weil das siehst du jetzt auch gerade bei Donald Trump. Ich finde es lustig, weil das geht immer auf dasselbe Thema zurück, weil ich finde, das ist das. Wir müssen den mal einladen. Ja. Mir folgt ja Obama auf Twitter, vielleicht kann der einen Kontakt herstellen. Ja. Deswegen. Du was? Ja. Okay. Was ich meine ist, bei Donald Trump, da war jetzt Hillary Clinton zum Beispiel im Wahlkampf, haben die Medien und die Republikaner ein mega krasses Drama draus gemacht, dass Hillary Clinton angeblich in schlechter gesundheitlicher Verfassung wäre, weil sie einmal irgendwie irgendwo zusammengebrochen ist oder sowas. Innerhalb des Wahlkampfs. Ne? Und jetzt kommt halt raus, zum Beispiel, ist einer von 100 Milliarden tausend Fällen, dass Donald Trump seine eigenen medizinischen Berichte seines Arztes, ob er in der Lage ist, Präsident zu sein, physikalisch und mental, gefälscht hat. Und dann seinen Bodyguard hingeschickt hat, um die gefälschten Dokumente zu zerstören, nachdem sozusagen das alles durch war. Und da regt sich gerade keiner drauf von den Republikanern. Und diese Heuchlerei so offen zu legen, natürlich kriegen das die in diesem Trump-Hype mit drin sind, nicht wirklich mit. Aber alle, die außen stehen, und der ein oder andere kriegt vielleicht die Augen geöffnet, das zeigt so, die setzen sich die ganze Zeit hin, und im Namen des Rechtsextremismus werden sie vielleicht instrumentalisiert gegen solche Sachen wie Butter, wie sagen die immer hier so, ihr seid Snowflakes und ihr seid Soyboys und Political Correctness und was weiß ich alles da, was es dafür Begriffe gibt. Sind wir das dann auch jetzt? Wir sind auch Soyboys, David. Soyboys. Soja-Jungs. Emanzipierte Männer, und das ist auch eine geile Verschwörungstheorie, die, weil sie so viel Soja essen, so viele Östrogene im Körper haben, dass sie eben nicht mehr männliche Alpha-Tiere sind. Das ist die Theorie von Soyboys. Okay, alles klar. Aber ich esse gar nicht, ich hasse Soja. Ich esse gar kein Soja, shit. Weil wenn ich Sushi bestelle, lasse ich immer Soja weg. Ja, fuck. Mandelmilch oder was weiß ich da sonst noch da drin ist in deinem Macchiato. Die Berliner Hipster hier. Und also in dem, was hier deutlich wird, ne, die greifen die ganze Zeit Leute an, die sicherlich auch unendlich viele Fehler machen, weil sie eben ihre linken Ansichten viel zu provokant darstellen und weil sie auch in dem Diskurs unendlich viele Fehler machen, greifen die ganze Zeit an. Und wenn dann einmal kommt und jemand sagt so, ey, das, was ihr macht, ist aber auch nicht geil, dann ist es direkt so, oh, was, nein, oh nein, die sind böse zu mir, die sind gemein. Und dann doxen die irgendjemanden und dann wird deren IP-Adresse bei das können die doch nicht machen, die können doch nicht unsere Daten. Das fand ich wahnsinnig absurd jetzt, diese Ausschlag, den ich immer wieder gelesen habe. Aber doxen, das ist doch uncool, nachdem der Böhmermann das angekündigt hat, was ja nun gar nicht passiert ist. Aber das fand, also was da zum Teil, was ich da gelesen habe, was sie auch mit dem Drachenlord gemacht haben, wo Leute auch heute immer noch dahin pilgern. Ja, oder Shark Shapira, der seine eigene Mutter unter Polizeischutz stellen musste und so. Das ist doch, das geht doch zu weit. Ne? Und das ist doch, da ist doch kein Witz mehr da. Und wenn ich Teil dieser Gruppierung wäre und wenn ich dann jemand bin, von dem ich glaube, also von dem ich jetzt auch glaube, dass das halbwegs intelligente Menschen sind, dann, spätestens dann, muss man sich überlegen, wow, also das geht hier viel zu weit und ich habe irgendwas mit angestoßen oder helfe das noch mit anzustoßen, was nicht sein sollte. Aber ich finde, wir sollten hier vielleicht einen Schnitt machen. Ich kann noch mal sagen, oder das sollten wir, guckt euch das Ding an. Ich persönlich finde es erstmal super wichtig, das Thema aufzumachen. Ja. Finde viele Aspekte beider Sachen auch gut. Finde diese Generalisierung aber nicht so doll. So wie Robin, der findet Generalisierung nämlich top. Ich finde Generalisierung immer geil. Ja, deswegen, also am besten schaut das euch selber an und schaut am besten auch, für welche Seite tendiert ihr und wenn ihr das teilen möchtet, tut das. Wir werden mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt oder überhaupt, ob das nochmal ein Thema wird. Also ich glaube, was ich nochmal sagen möchte, ich finde Hass und provokanten Diskurs auf allen Seiten, egal ob links, rechts, Mitte, oben, unten, finde ich blöd. Ich finde das dumm. Ich finde, das ist unsere Gesellschaft ist viel zu sehr gespaltet. Wir haben alle eigentlich sehr ähnliche Interessen. Dann noch lieber einen Lästerpodcast machen. Mach eher einen Lästerpodcast, wo ihr drüber lästert. Nein, ich find's ja okay, Leute zu kritisieren und zu reden. Aber ich finde, was ich nicht okay finde. Und dann finde, das vernünftig oder analytisch zu genau, und wenn das ist, was sie zum Beispiel mit KuchenTV oder Susi Grimes in ihren Videos machen bei Imp und Dorian. Go for it. Finde ich super. Ist ja genau das Gleiche, was wir beide ja hier auch machen, was wir auch machen. Aber wenn du dann anfängst, das haben wir ja neulich auch bei Finn Kliman kritisiert, als er unbedachterweise seine Fans auf eine andere Instagramerin so ein bisschen losgehetzt hat. Ne? Wollte er nicht, war nicht seine Absicht, nehme ich ihm auch ab. Aber solche Sachen, du hast halt eine Verantwortung und das ist in keinem Falle cool. Und ich kenne Imp und Dorian eben nur so. Ne? Also ich kenne sie aus diesem einen Video, das ich damals super uncool fand mit Drachenlord, weil ich eben, wie gesagt, das Ganze drumherum nicht kannte. Aber ansonsten kenne ich nur diese Löschtich-Videos. Und wie du selber sagst, so, wenn das dann vernünftig argumentiert wird, und dann ist das nicht unbedingt Hass, sondern ich das ist durch. Obwohl, wenn man das Ding Löschtich nennt, ist es natürlich schon. Ja, aber gut, aber wir nennen unseren Podcast auch Lästerschwestern. Ne? Also Löschtich ist auch noch okay, wie ich finde. Wenn das du Kackfotze heißen würde, dann wäre es was anderes. Aber wenn du. Das ist schon, wenn das klar argumentierte Kritik ist, dann finde ich, dann darf sie auch gerne provokanter benannt sein, solange du nicht beleidigst, solange es irgendwie auch alles noch nachvollziehbar argumentiert ist. Und nur so kenne ich sie. Deswegen, ich kann mich nur wiederholen. Ist ein mega schwieriges Thema. Ich hätte die beiden nicht mit reingenommen, weil sie nicht in den Rest des Kontexts bei Löschtich gehören sie nicht mit rein. Das finde ich eine faire. Dadurch schwächt Reik seine eigene Doku ab und das hätte es nicht gebraucht. So. Und das macht, wie gesagt, einen Diskurs auf, der jetzt völlig am Ziel vorbeiführt. Du hast recht. Also ich glaube, es ist wirklich, es gibt zwei Seiten. Es gibt das eine, ist das Trollen und der Hass, der auch nicht cool sind. Und dann gibt es die rechtsextremen Strömungen, die das für sich gewonnen haben. Und das hätte man vielleicht in zwei unterschiedliche Videos packen können. Teil 1 und Teil 2 oder was auch immer. Ja, oder einfach zwei unterschiedliche Dokus. Ja gut, da gebe ich dir recht. Ich finde es trotzdem alles scheiße. Wir freuen uns demnächst auf unseren Gast Donald Trump. Ja. Der kommt ja vorbei. Und eine Sache, die Donald Trump noch nicht hat. Was denn? Hashtag Werbung. Eine geile Website. Die kann er sich erstellen bei Jimdo.de/Lästerschwestern mit dem Code Lästerschwestern mit AE beides. Ja. Du weißt ja, was wir machen sollten, auch bei unserer Live-Show, nochmal Hashtag Werbung, die ja am 24.05. ist und zu der wir euch alle einladen. Es sind leider, wir sind doppelt überbucht mittlerweile. Also was wir jetzt geplant haben, dass wir auch so Seile von der Decke hängen und die ganz Athletischen unter euch, die können dann in der Luft quasi Stehplätze wird es auch geben. Stehplätze. Wir werden in den Toiletten Fernseher aufbauen, wo ihr uns zugucken könnt. Am Times Square wird es eine große Übertragung geben, wie wir gehört haben. Auch dafür gibt es noch Tickets, und da wenige. Wird es eine Kooperation mit Jimdo geben, wo wir auf der Bühne etwa 2,5 Stunden lang eine Webseite bauen. Das dauert gar nicht so lange, David. Nee? Nee, es geht schnell. Wenn ich nach Hause komme, werde ich sofort erstmal mit Jimdo muss mich ja vorbereiten. Die Lester-Schwester-Website erstellen. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Heute ohne 10 Minuten Abspann. Ja, ohne 10 Minuten Abspann. Letzte Woche, muss ich mich auch selber um mich lästern. Ich habe letzte Woche die Outro-Musik ein bisschen nach hinten geschoben und habe vergessen, sie wieder zurückzustellen. Deswegen waren da 10 Minuten einfach kein Ton am Ende des Podcasts. Aber ich habe letztes Mal auch Herr Bergmann für tot erklärt, weil ich dachte, dass Avicii mit realen Namen Tim Bergmann heißt. Das ist natürlich Herr Bergmann, der Minecraft-YouTuber. Soweit ich weiß, erfreut er sich bester Gesundheit. Grüße gehen raus an Tim Bergmann. Und aber auch, wie hieß Avicii nochmal? Na, der hört die Grüße nicht mehr. Irgendwas anderes auf Schwedisch. Bis denn.